Lieb einfach weiter, ey. Ich kann so weit leben. Weißt du, warum ich ins Kinderheim musste, als ich 10 war, hä? Weil sie gestorben ist. Was denkst du, wie ich mich gefühlt hab? Ins Kinderheim abgeschoben. Kein Dad. Mom tot. Ich war 10 und für mich war's gelaufen. Nur darum bin ich jetzt hier. Deswegen. Deswegen. Wegen meiner Vergangenheit. Wegen meiner Vergangenheit. Das hier unten ist nicht deine Welt. Nimm das, Bruder. Zwei verfluchte Jahre! Kannst du sie denn jetzt durchziehen? Ich hab die Nacht wach gelegen. Hab meine Tagebücher von früher gelesen. Hab versucht zu erkennen, wann es angefangen haben muss und bin dabei fast durchgedreht. Das ist echt furchtbar und ich kann nicht verstehen. Ich hatte eine Scheißkindheit. Ich war im Kinderheim, seit ich 10 war. Das ist doch kein Ausweg. Du musst lernen, damit klarzukommen.